Ich wollte, ich wäre wirklich du. In der Zwangsjacke statt im Korsett. Dir schnüren sie nur den Körper ein, mir fesselt man die Seele. Ich habe gekämpft und mir alles ertrotzt. Und was habe ich erreicht? Nichts, nichts, gar nichts. Denn die einzige Lösung wäre der Wahnsinn. Und die einzige Rettung wäre der Sturz. Es lockt mich der Abgrund. Ich möchte mich fallen lassen. Warum schaudert mir vor dem Sprung? Wär ich nicht verdammt dazu, Elisabeth zu sein, dann wäre ich die Tania und würde lächeln, wenn man sagt, sie ist verrückt. Ich steh auf dem Seil und die Angst macht mich krank, denn schau ich nach unten, seh ich nichts, nichts, gar nichts. Ich taste mich weiter mit suchendem Schritt und fürchte mich wahrscheinlich nur der Wahnsinn, doch zum Wahnsinn fehlt mir der Mut. So spiel ich die Starke und tu, was ich tu, als wär dieses Leben mehr als Täuschung, Irrtum, Betrug. Als wär nichts, nichts, gar nichts, gar nichts.